Kapitel 23 Präteritum Sein und Haben Beispiel 1 Heute bin ich alt. Früher war ich jung. Früher war ich jung. Früher war ich jung. Beispiel 2 Heute hat er ein Auto. Früher hatte er kein Auto. Früher hatte er kein Auto. Früher hatte er kein Auto. Und jetzt Sie. Heute bin ich alt. Früher war ich jung. Heute hat er ein Auto. Früher hatte er kein Auto. Heute bin ich reich. Früher war ich arm. Heute haben wir ein Haus. Früher hatten wir kein Haus. Heute habt ihr Geld. Früher hattet ihr kein Geld. Heute hast du eine Familie. Früher hattest du keine Familie. Heute ist sie glücklich. Früher war sie nicht glücklich. Heute hat man ein Handy. Früher hatte man kein Handy.